Es ist 7:05. Jetzt das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Simon Volkmann. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Guten Abend. Großbrand aktuell in Velmar im Landkreis Kassel. In der August-Bebel-Straße steht die Photovoltaikanlage eines Autohauses in Flammen. Das sagte ein Polizeisprecher auf FFH-Nachfrage. Unser Reporter ist auf dem Weg dorthin. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Weil es durch den vielen Rauch auch zu Sichtbehinderungen kommen kann, sollen Autofahrer die Bundesstraße 83 weiträumig umfahren. Verrücktes Schauspiel auf der A3-Raststätte Weißkirchen bei Rottgau. Ein betrunkener Autofahrer hat hier eine massive Parkralle an seinem Reifen einfach ignoriert und so viel Gas gegeben, bis sie absprang. FFH-Reporter Yannick Schick, du hast mit der Polizei gesprochen und kennst die ganze Geschichte. Also der 42-Jährige wird das erste Mal von den Beamten angehalten, weil ein Reifen komplett abgefahren ist. Sie klemmen ihm die Parkralle ans Rad, eine Wegfahrsperre aus Stahl. Das ignoriert der Mann, rumpelt los, haut Löcher in den Asphalt, aber mit Erfolg, die Kralle löst sich. Der Mann ist erstmal weg, kommt später aber zurück zur Raststätte und versucht, die Kralle wieder dran zu machen, wohl um zu vertuschen. Ein Zeuge ruft die Polizei, die nimmt den Mann fest. Er hat über 2 Promille. Yannick Schick, Rottgau. Jetzt ist es offiziell. Der Neubau des umstrittenen Hauptbahnhofs in Stuttgart wird erst Ende 2026 fertig und damit ein Jahr später als zuletzt geplant, heißt es heute von der Deutschen Bahn. FFH-Reporter Martin Oversohl. Mit Verspätungen hat es die Bahn ja bekanntlich und daher braucht es auch bei ihrem prominentesten und sicher teuersten Projekt derzeit viel Geduld. Schon seit mehr als 10 Jahren leben die Stuttgarter mit einer Mega-Baustelle mitten in ihrer Stadt. Ursprünglich sollte es mal vor bereits 5 Jahren losgegangen sein, aber Fragen zum Brandschutz, Corona und viele Prozesse hatten das Projekt immer wieder verzögert. Kosten satte 11 Milliarden Euro. Bislang. Martin Oversohl, Stuttgart. Autoärger in Mörfelden-Walldorf. Dort haben laut Polizei Unbekannte mindestens 8 Pkw beschädigt. Sie sprühten weiße Farbe auf die Autos. Der Schaden geht in die Tausende. Die Polizei sucht Zeugen. Vom Ausnahmespieler zum Trainer. Fußballweltmeister Miroslav Klose wird Cheftrainer beim 1. FC Nürnberg und damit Nachfolger von Christian Fiel. Wie der Fußball-Zweitligist heute bekannt gibt, bekommt Klose einen 2-Jahres-Vertrag. Fiel war vor einer Woche zur Berliner Hertha gewechselt. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Dani Steinitz. Ja, liebe Autofahrer, passen Sie immer noch auf der A3 Köln-Frankfurt zwischen Dietz und Limburg-Nord sind immer noch die Kinder auf der Fahrbahn. Dann Achtung auch auf der A661 Egelsbach-Oberursel zwischen Offenbach-Taunusring und Offenbach-Kaiserlei, Personen auf der Straße. A6 Kaiserslautern-Mannheim zwischen Viernheimer Dreieck und Viernheimer Kreuz steht ein kaputtes Auto, auch da bitte besonders vorsichtig fahren. Und A66 Hanau-Fulda zwischen Bad Orb-Wächtersbach und Bad Sodensaal-Münster, ein defekter LKW, auch da besonders vorsichtig fahren. Und dann die B83, wir haben es gerade schon in den Nachrichten gehört, im Landkreis Kassel in Velmar. Da kann es wegen eines Großbrandes zu Sichtbehinderungen kommen. Also wenn Sie da wohnen, bitte Fenster und Türen geschlossen halten und vor allen Dingen, auch wenn Sie da nicht wohnen, weiträumig drumherum fahren. FFH, das Wetter. Nur im hessischen Norden könnte es heute Abend regnen oder gewittern. In der Nacht, da fallen die Temperaturen auf 7 bis 3 Grad. Morgen scheint viel die Sonne. Nur einzelne Deko-Wolken ziehen durch den Himmel über Hessen und aus denen regnet es höchst selten. Es geht hoch auf bis zu 19 Grad.